Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Auch wenn viele da draußen in der Bloggerwelt, besonders in Kommentaren, die ich so durchlese in Blogs, Live-Fotos, dieses Feature, was Apple mit dem neuen iPhone 6S und 6S Plus in ihre iPhones eingebaut hat, doof finden. Also sprich, ihr habt ein statisches Bild und wenn ihr länger drauf drückt durch Force Touch, 3D-Touch natürlich, klingt Sound und ja, ein kleines Video im Prinzip spielt ab. Viele Leute finden das doof oder sinnlos oder so. Ich persönlich war ein bisschen enttäuscht, dass das nicht auch auf das iPhone 6 kommt, zum Beispiel. Ich denke nicht, dass es ein Problem wäre, wahrscheinlich für Apple das einzubauen, aber es ist halt eines der Features, die dazu verleiten sollen, ja, das neue iPhone zu kaufen. Bester Beweis, dass man das nicht unbedingt braucht, sind ja zahlreiche Jailbreak-Tweaks, die dafür sorgen, wobei manche auch nicht so gut funktionieren sollen, wie ich gelesen habe, oder die App, über die ich heute spreche, nämlich Live Pictures Cam, eine Kamera für bewegte Fotos. 1,99 € kostet der Spaß, ist keine Universal App, nur für das iPhone. Version 1.0 liegt vor, Größe 9 MB und wie zu erwarten war, erfordert es iOS 9.0 oder neuer. Die Beschreibung: Erstelle Live-Fotos mit jedem iPhone. Live Pictures Cam funktioniert auf dem iPhone 4S, 5, 5S, 6 und natürlich auch auf dem 6S. Du brauchst nur iOS 9 auf dem 6S. Denke ich persönlich, braucht man die App nicht, weil da habt ihr die Funktion ja direkt von Apple. Ansonsten macht die App im Prinzip tatsächlich genau das, was Apple macht. Nämlich, das ist nicht nur eine von diesen zahlreichen Apps, die es da gibt, die irgendwie GIFs erstellen, zum Beispiel wie Disco oder was ich ja auch schon vorgestellt habe, oder so Videos erstellen wie Boomerang von Instagram, sondern diese App, Live Pictures Cam, erstellt tatsächlich Live-Fotos. Ihr startet die App, ihr könnt in den Einstellungen Verschiedenes auswählen, zum Beispiel wie lang das Ganze sein soll, 3, 4, 5 oder 8 Sekunden, je länger, desto größer natürlich die Dateigröße. Ihr könnt die Bitrate, die Bildrate einstellen von 15 oder 25 Bildpunkten, FPS, wie auch immer. Je höher die Bildrate, desto flüssiger die Live-Fotos, aber die Dateigröße nimmt dann natürlich auch nochmal zu. Es gibt, ihr könnt den Blitz dazu schalten oder eben auch nicht und ihr könnt einstellen, ob ein reguläres Foto am Anfang aufgenommen wird, am Ende oder in der Mitte des Live-Fotos. Dazu könnt ihr einstellen, ob der Sound aufgenommen wird oder nicht. Wenn ihr das alles eingestellt habt, könnt ihr unten noch auswählen, ob ihr quadratisches Bild, normales Bild oder Widescreen-Bild aufnehmen wollt. Dann gibt's unten den Auslöser, da tappt ihr einmal rauf, dann läuft da der Fortschrittsbalken, ist er durch, ist das Foto gespeichert. Die Fotos werden automatisch gespeichert in eure Camera Roll und jetzt kommt das, was mich persönlich tatsächlich ein wenig überrascht hat. Man weiß natürlich, nur das iPhone 6S hat 3D-Touch, also mit 3D-Touch hat das nichts zu tun, aber in der Camera Roll haltet ihr einfach das aufgenommene Live-Foto ein bisschen länger gedrückt, natürlich nicht fester wie auf dem 6S oder 6S Plus, sondern einfach nur länger und das Live-Foto spielt ab inklusive Sound. Das ist sicherlich auch normal, weil Live-Fotos könnt ihr ja auch teilen vom 6S oder 6S Plus zu anderen iPhones. Aber cool ist das schon, auf jeden Fall. Die Live-Fotos könnt ihr teilen per iMessage. Mir ist es noch nicht gelungen. Ich weiß auch nicht, ob das gar nicht geht oder so. Oder ob die Fotos-App dafür noch gar nicht ja, gemacht ist, die Fotos-App auf dem Mac, da Live-Fotos rein zu importieren, weil das klappt irgendwie jedenfalls mit der App aufgenommenen Live-Fotos nicht. Ansonsten, ja, also die App zeigt, es geht, und es ist einfach schade, dass Apple das Feature nicht auch auf die älteren iPhones mit iOS 9 standardmäßig gebracht hat, finde ich persönlich. So, ja, was gibt es noch zu sagen? 1,99 ist die App in meinen Augen definitiv wert. Klare Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.